Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns. Und das Thema heute Nacht heißt, ich habe Angst vor diesem Tag. Und ich frage euch, gibt es bei euch in der nächsten Zeit einen Tag, vor dem ihr euch besonders fürchtet? Das kann ein Gerichtstermin sein, das kann ein Arztbesuch sein, das kann eine Beerdigung sein, das kann vielleicht sogar der Tag des eigenen Todes sein, wenn man sehr schwer erkrankt ist und man weiß, dass man nicht mehr lange zu leben hat. Also, ich habe Angst vor diesem Tag, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt. Dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050, kostenfrei. Oder mailt uns, domian@wdr.de. So, die erste Anruferin heute Nacht heißt Miriam. Miriam ist 42 Jahre alt. Hallo Miriam. Hallo Domian. Vor welchem Tag hast du Angst? Seit 2008 ist mir der 20. Juli ein Gräuel. Was weil ist da? Da hat sich mein Lebensgefährte erschossen. 2008? Ja. Aufgrund einer unheilbaren Krankheit, die ihm das Augenlicht genommen hat, hat er sich halt erschossen. Er kam damit nicht mehr klar. Wo hat er das gemacht? In unserem Schlafzimmer. Und wo warst du? Ich war gerade mit dem Hund unterwegs, 10 Minuten. Und diese 10 Minuten hat er sich ausgesucht, um diesen Mist da zu vollziehen. Und seine Mama hat ihn gefunden. Ach, nicht du? Nein, seine Mama hat den Schuss gehört. Wir wohnen in einem Haus. Ja. Und ich kam vom Spazierengehen zurück und hörte die Schreie von Weitem. Mhm. Und wusste, dass jetzt irgendetwas vollkommen anders sein wird. Naja, dann habe ich die Türe aufgeschlossen. Zuvor sagte ich noch zu meinem Hund, ich traue mich nicht hineinzugehen. Mhm. Und da habe ich es gerochen nach verbranntem Fleisch und Haare und all dieses. Und seine Mama kam die Treppe runter und hat ganz hysterisch geschrien, er hat sich erschossen. Und ich habe gehofft, vielleicht ins Bein oder in was weiß ich was. Ne? Mhm. Dann bin ich mit hoch und bin an der Schlafzimmertür stehen geblieben und da lag er auf unserem Bett auf dem Rücken und ja, sein Gehirn hing an der Wand. Das heißt, er hat sich in den Mund geschossen, oder? Nein, er hat die Waffe an den Hinterkopf gehalten, wie er das auch fertig gekriegt hat, ich weiß es nicht. Jedenfalls, er saß mit dem Gesicht Richtung Wand und da hing dann auch sein Gehirn. Das heißt, die obere Schädeldecke war komplett weggerissen. Ja. Waren die Augen noch zu sehen? Er hatte den Kopf zur Seite geneigt, in die andere Richtung, entgegengesetzt der Tür, und daher konnte ich sein Gesicht nicht sehen. Und ich war auch gar nicht fähig, da reinzugehen. Mhm. Du bist Ich bin nur an der Türe stehen geblieben und habe dann irgendwann mal die Polizei angerufen. Mhm. Und berichtet, was passiert ist. Und dann habe ich die Wohnung verlassen. Mhm. Dann habe ich unten gewartet auf die Polizei und all dieses. Und ja, die Pietät kam dann noch. Und ich habe in der Garage gesessen, wusste gar nichts mehr. Du meinst mit Pietät ein Bestattungsunternehmen? Richtig. Ja. Mhm. Und es kam sicherlich doch auch noch die Kriminalpolizei, um herauszubekommen, war es wirklich eine Selbsttötung. Richtig, ja. Richtig. Die Leiche wurde ja auch beschlagnahmt mitsamt allen Waffen. Er war Jäger. Daher die Waffe. Und war das eine große Waffe, mit der er das getan hat? Eine 44er Magnum. Mhm. War das. Mhm. Und naja, gut. Und jedenfalls kam dann ein Kriminaler runter zu mir in die Garage und hat mich angeschrien, kann man fast sagen, wo ist der Waffenschlüssel, der Waffenschrankschlüssel? Und habe ich mir nur gedacht, verdammt nochmal, denkt der jetzt am Ende, ich hätte ihn umgebracht oder was? Mhm. Und habe gesagt, ich weiß nicht, wo er ist, mhm. Was ich ja auch wirklich nicht weiß, ne? Weil ein Jäger muss ja seine Waffenschlüssel so gut verstauen, dass niemand sie findet. Ja. Aber er hatte sie in seiner eigenen Hosentasche stecken, mhm, noch, mein Lebensgefährte, und jedenfalls, da wurden sie gefunden und, ja. Und dann habe ich das erst richtig realisiert, als sie ihn im Leichensack runtergebracht haben. Was für eine furchtbare Geschichte. Am 20.07. sagst du? Ja. 2008. Ja. Dieses Bild auch, das, was du jetzt gerade nur beschrieben hast, ist für mich schon so plastisch. Das Gehirn klebte an der Wand. Das muss für dich doch ein Bild sein, was absolut unauslöschlich ist, dein ganzes Leben. In diesem Moment war es unwirklich für mich. Ich habe mich gefühlt wie in einem schlechten Horrorfilm. Hm. Und gleich geht der Vorhang runter und alles ist wieder okay. Bist du denn dann wieder in diese Wohnung und in dieses Zimmer auch dann später eingezogen? Ich bin eine Woche ausgezogen zu meinem Bruder und dann habe ich nicht mehr ausgehalten. Ich musste wieder zurück an den Ort des Geschehens, um Abschied nehmen zu können. Mhm. Mir war bewusst, ich kann das nirgendwo anders als hier und das ist auch heute noch so. Ach, du wohnst jetzt immer noch in dem... Ich wohne immer noch hier, ja. Und schläfst auch in dem Zimmer? Nein, Gottes Willen. Was ist aus diesem Zimmer geworden? Was hast du mit dem Zimmer gemacht? Da habe ich Kleiderschrank rein und Bügelbrett und so einen Abstellraum, mhm, halt habe ich drauf gemacht, wo man nicht unbedingt jetzt ständig rein muss. Was ist das denn heute für ein Gefühl für dich, wenn du heute in dieses Zimmer gehst? Nach fast drei Jahren? Wut, dass ich, aber nicht auf ihn jetzt, Wut, dass ich immer noch am Leben bin. Dass du immer noch am Leben bist? Ja. Warum? Ich lege mich abends ins Bett mit der Hoffnung, nicht mehr wach zu werden. Warum? Und ich hasse mich morgens, dass ich immer noch am Leben bin. Warum möchtest du sterben? Warum musste er sterben? Das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Warum willst du sterben? Weil ich einfach zu ihm möchte. Mhm. Ich will ihn fragen, warum er das getan hat. Willst du zu ihm aus Liebe oder willst du diese Frage beantwortet haben? Beides. Was überwiegt? Beides. Das ist beides gleich stark. Das heißt, er hat dir nichts hinterlassen, keine Erklärung. Ich habe wochenlang die Wohnung auf den Kopf gestellt und bin rumgekrochen, habe alles auseinandergerissen, in der Hoffnung, ein Fetzen Papier zu finden, wo vielleicht irgendwas draufsteht. Und es war nichts zu finden. Wobei, die Erklärung hast du ja eigentlich gerade am Anfang gesagt. Es ging um seine schwere Erkrankung. Ja, aber er hätte mir ja sagen können, wenigstens, dass er jetzt tatsächlich nicht mehr weiter weiß. Ja, das finde ich auch. Oder er hätte dir zumindest auch doch noch was Schriftliches hinterlassen können. Richtig. Dass es ihm leid tut, eine Liebeserklärung, irgendwas. Genau, sodass ich wenigstens hätte Abschied nehmen können, da hätte ich etwas gehabt halt, aber so habe ich gar nicht. Überwog denn in der ersten Zeit doch eher die Wut, dass er dir das angetan hat? Auf jeden Fall. Ich hatte mächtigen Zorn auf ihn und habe ihn auch am Grab geschimpft. Zu ihm gesagt, ich hasse dich dafür, dass du mir das angetan hast und deinen Eltern und deiner Schwester. Ja, also Wie sollen wir damit klarkommen? Mh, es geht ja... sowohl darum, dass er sich das Leben genommen hat und euch im Dunkeln hat stehen lassen und dass er auch die Art und Weise, wie er sich das Leben genommen hat und seine Mutter und dir das angetan hat, diesen Anblick, das musste er sich ja vorher auch vor Augen führen. Genau. Wie lange warst du mit diesem Mann zusammen gewesen? 10 Jahre. 10 Jahre? Ja. Habt ihr Kinder? Nein. Und mir ist halt an diesem Tag auch klar geworden, ich habe ihn 10 Jahre gekannt, aber ich habe ihn doch nicht gekannt. Mhm. Na, weil in diesem Moment war er ein total Fremder für mich. Das glaube ich. Völlig fremd. Ja. Nochmal eine Frage zu der Erkrankung. Die war, ja, ganz klar, hätte die tödlich geendet? Nein. Nur er hätte sein Augenlicht nicht wieder zurückbekommen und damit kam er nicht klar. Ach so. Ja. Ich hatte es am Anfang gerade dramatischer verstanden. Das heißt also, er hätte heute noch leben können? Natürlich. Mit verlorenem Augenlicht, aber... Natürlich. Er war halt nur abhängig, ne? Er war total abhängig. Er hätte nie mehr Auto fahren können, nie mehr auf Yacht gehen können, kein Fernsehen mehr gucken und alles halt. Die letzten Minuten oder die letzte Stunde, als du mit ihm zusammen warst, bevor du mit dem Hund rausgegangen bist, wie war denn das? Wie war die Stimmung? Er war sehr gut drauf. Er hat gelacht. Das heißt, da war er schon, da wusste er, was er gleich machen würde. Und ich weiß es nicht, ich weiß es ja eben nicht. Domian, freut sich jemand dermaßen auf den Tod, auf so einen Tod, dass er lachen kann? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Deswegen habe ich mir seine Waffe geben lassen. Dann Monate später war das von seinem Papa, weil er ist auch Jäger, hat die ganzen Waffen übernommen von ihm und habe mir die an den Kopf gehalten und habe abgedrückt. Und ich wollte wissen, wie verzweifelt muss jemand sein, um diesen Schritt zu tun. Ja. Und in diesem Moment, als es klickte, da wusste ich es. Ja. Und da war mir war auch klar, dass er in diesem Moment nicht mehr klar gedacht hat. Also er hat auch laut Polizei die Waffe komplett geladen. Mhm. Er wollte auf Nummer sicher gehen. Mhm. Das wusste er als Waffenfachmann, dass er das nicht überleben würde, niemals. Richtig. Mhm. Wie hast du jetzt die, es hat sich ja schon einige Male gejährt, der 20.07. Wie hast du diese Tage verbracht? Außer Haus. Mhm. Ich gehe dann immer kurz vor 3 raus aus der Wohnung und komme dann in 20 Minuten wieder, weil kurz nach 3 ist das passiert. Mhm. Und dann, ja, überlege ich halt, ne? Dann fange ich wieder an zu grübeln, warum. Mich hat gerade richtig erschüttert, muss ich dir sagen, Miriam, dass du gesagt hast, du bist darüber zornig, wenn du morgens aufwachst, dass du noch lebst. Ja. Hast du überhaupt keine Freude mehr im Leben? Nein. Überhaupt nicht? Nein, ich traue mich nicht. Ich habe mir letztes Jahr einen Herzenswunsch erfüllt und bin in meine Traumstadt gefahren, die ich seit der Kindheit verehre, nach Hamburg. Ja. Ein Wochenende war das und ich habe das ganze Wochenende überlegt, darfst du dich überhaupt freuen, darfst du hier sein? Das darfst du doch gar nicht. Hoffentlich ist das Wochenende schnell vorbei, damit du wieder in deinen... Ich will dir gleich mal was sagen. Ich finde, dass du alles Recht der Welt hast, dich zu freuen. Warum solltest du dich nicht freuen dürfen? Gerade, ich weiß nicht, ich fühle mich ganz einfach schlecht dabei und ich befürchte, dass wenn ich mich freue, wieder irgendetwas über mich hereinplatzt, das mich in die Knie zwingt. Mh. Sicher, das ist eine verständliche Angst, wenn man sowas Katastrophales erlebt hat. Aber wenn man das mit vernünftigen Augen sieht, ist das höchst unwahrscheinlich. Deswegen habe ich mich auch... Also viele Leute halten mich ja total für durchgedreht, dass ich überhaupt noch hier wohne, aber die verstehen mich ganz einfach nicht. Und viele Leute haben sich das Maul darüber zerrissen, Gerüchte in die Welt gesetzt, wir hätten uns gestritten, er wäre auf die Straße gelaufen, hätte sich dort erschossen und all dieses. Das sind lauter solche Sachen, die machen mich ganz einfach fertig. Nur die Dummheit der Menschen da auch noch aushalten zu müssen. Mhm. Aber um die solltest du dich jetzt nicht kümmern. Du solltest dich um dich kümmern. Und ich finde, dass du jetzt die letzten Jahre, glaube ich, ziemlich im Kreis gegangen bist. Und im Kreis gehen heißt, dass du nichts bewältigt hast, dass du gefangen bist in deiner Verzweiflung und in der Verletztheit und in der Trauer, in allem. Und ich finde, du solltest auf jeden Fall etwas unternehmen, für dich unternehmen, Miriam, dass du aus diesem Teufelskreis rauskommst und dass du auch wieder Freude empfinden kannst mit gutem Gewissen. Natürlich darfst du dich freuen. Nach so einem Horror hat es niemand anders so gut verdient wie du, etwas Freude. Ja, siehst du, und da habe ich meine Zweifel dran. So, weil sofort, wenn auch an der Arbeit, wenn irgendjemand einen Witz erzählt und mir huscht so ein Grinsen übers Gesicht. Mhm. Da muss ich mir das direkt wieder... So. Jetzt, du hast gelacht. Das ist furchtbar. Ich finde, dass du wirklich in eine Trauertherapie gehen solltest. Das kann man nicht in so einem Minutengespräch lösen, das Problem. Das ist komplizierter. Du musst mit einem Fachmann zusammensitzen und über diese Problematik reden. Damit du rauskommst aus diesem Gefängnis. Es ist ein Menschenleben jetzt schon zerstört worden. Zerstöre nicht noch das zweite, nämlich deins. Also, ich denke manchmal, dass ich kurz vorm Durchdrehen bin und dass es sowieso zerstört ist, weil ich bin davon überzeugt, dass ich keine Freude mehr empfinden kann. So. Ich wurde hier kürzlich mal gefragt von einer Arbeitskollegin, ob ich mir nicht mal einen Freund oder so, ne? Mhm. Und da habe ich darauf geantwortet, wozu denn? Um nochmal ein Gehirn von der Wand zu kratzen? Ich verstehe, das ist der Schock. Der Schock, der sitzt immer noch ganz tief und ist immer noch präsent. Mein Psychologe, Miriam, das ist der Henning heute Nacht, der hat dieses Gespräch gerade mitgehört. Der wird jetzt anknüpfen an unser Gespräch. Und er wird dich jetzt und soll dich jetzt sehr fundiert beraten, was du in Sachen Trauertherapie machen kannst. Bitte mach es, bitte mach es. Ich werde es versuchen. Du legst bitte auf und wirst von Henning zurückgerufen jetzt gleich. Jetzt gleich. Okay. Danke dir. Sehr gerne, Miriam. Danke für dein Vertrauen, dass du angerufen hast und von Herzen viel Kraft und alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, ich habe Angst vor diesem Tag. Gibt es in eurem Leben einen Tag jetzt in der nächsten Zeit, vor dem ihr besondere Angst habt? Sei es ein Erinnerungstag, so wie Miriam das gerade beschrieben hat, oder sei es was Konkretes, vielleicht ein Arztbesuch, ein Gerichtstermin oder was auch immer. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Janine, 20 Jahre. Hallo Janine. Ja, hallo. Hallo Janine. Es geht darum, ich habe Angst, wenn meine Mutter stirbt. Ich habe nicht verstanden, du hast Angst? Ich habe Angst, wenn meine Mutter stirbt. Ist deine Mutter denn sehr krank? Ja, meine Mutter ist 52 und hat eine Immunkrankheit. Und keiner weiß aber so richtig, was es nun wirklich ist. Also ihr fehlen wohl die weißen Blutkörperchen. Mhm. Und es gibt keine klare Diagnose? Nein, gar nicht. Wie lange hat sie es? 20 Jahre. 20 Jahre. Und geht es ihr jetzt immer schlechter? Also sie geht gar nicht mehr zum Arzt, sie müsste eigentlich ins Krankenhaus und trinkt jetzt dazu auch noch eine ganze Menge jeden Tag. Und sie weiß aber, wenn sie zum Arzt geht, kommt sie ins Krankenhaus. Und ich bin hinterher, ich bin diejenige, die jetzt hier sagt, du musst jetzt zum Arzt gehen. War das denn in den vergangenen Jahren, wenn sie im Krankenhaus war, hat man sie so ein bisschen stabilisieren können? Also wo sie rauskam, war sie schon wieder eigentlich topfit. Also es hat ihr eigentlich immer geholfen. Wie lange liegt es jetzt zurück, dass sie im Krankenhaus war? Drei Jahre. Und sie trinkt, was natürlich schlimm ist, in einem solchen Zustand auch noch dann zu trinken. Ja. Überhaupt, wie ist denn ihr körperlicher Zustand? Liegt sie im Bett oder kann sie noch rumgehen in der Wohnung? Also sie macht eigentlich gar nichts mehr. Wenn Besuch für mich da ist, dann tut sie so, als wenn alles okay ist einigermaßen. Aber wenn wir alleine sind, sie liegt eigentlich nur auf dem Sofa. Unser Haus, das ist schon fast, weiß ich nicht, eine Ruine. Hm. Wohnt ihr beiden alleine? Ich und mein Kind wohnen da, ja. Ah ja. Also dein Vater oder ihr Mann wohnt nicht da? Nee, gar nicht mehr. Hm. Und wir müssen eigentlich dieses Haus fertig kriegen, weil halt eben auch mit dem Kind. Das ist halt scheiße. Und sie ruht sich irgendwie drauf aus. Wie äußert sich denn diese Erkrankung? Also sie hatte das letzte Mal vor einem Jahr ungefähr, hatte sie 20 Liter Wasser eingelagert im Bauch. Mhm. 20 Liter? Ja. Und hat dadurch auch viel zugenommen, ne? Mhm. Wirklich dicker geworden und dann kann sie sich auch nicht mehr bewegen. Und sie kann nicht wirklich lange laufen, ist ganz schnell außer Puste und halt Depri dazu noch und dann halt noch dieser Alkohol. Ne? Spricht sie denn selbst vom Sterben? Nein. Nein. Aber du hast die Sorge aufgrund deiner Beobachtung, dass es jetzt besonders ernst ist, obwohl sie so lange diese Erkrankung schon hat. Ja. Wie viel trinkt sie? Weil ich weiß, was der Arzt sagt. Sie geht nicht zum Arzt, weil sie weiß, sie kriegt vom Arzt Ärger, dass sie so lange nicht mehr da war. Und ich bin diejenige, die dahinter ist, dass sie dahin geht. Mhm. Und ich weiß, was er sagen wird. Wie viel trinkt sie am Tag? Eine Flasche Rum, jeden Tag. Eine Flasche Rum? Mhm. Heimlich. Das ist ja, wenn man, ich weiß ja nicht, was es für eine Erkrankung ist, aber offensichtlich scheint es eine schwerwiegende Erkrankung zu sein. Und plus eine Flasche Rum, ist das ja ein Selbstmord auf Raten. Ja, das stimmt schon. Und du kannst sie nicht erreichen durch Argumente, durch Gespräche, durch Freundlichkeit, durch Strenge. Also, wir hatten abgemacht, wenn mein Kind geboren wird, hören wir auf oder dass sie aufhören soll zu trinken. Oder wenigstens wirklich wenig. Richtig wenig. Wie alt ist und das jeden Tag 6 Monate. Aber sie hat sich nicht dran gehalten? Nee, gar nicht. Das macht sie heimlich, wie sie es vorher auch gemacht hat. Und wenn du sie darauf ansprichst, dass sie es heimlich macht, was dann? Ja, dann sagt sie ja, es ist doch nur ein Glas rum, aber ich gucke morgens in den Schrank rein, da ist sie voll, abends ist sie leer. Ich sehe es. Und wir haben ein Zimmer, ja, es ist eigentlich ein Abstellzimmer, das läuft über von Flaschen. Gibt es keinen in eurem Umfeld, den sie respektiert, der ihr ins Gewissen reden kann? Ja, mein Bruder kann das machen. Ach, es gibt nur einen Bruder. Ja. Der ist wie alt? 27. Der wohnt aber nicht mehr bei euch? Nein. Nee. Der könnte das machen? Der würde es machen, ja, aber das wäre ja egal. Naja, dann wäre es ja nicht sinnvoll. Ich meine ja, ob es jemand gibt, den sie wirklich respektiert und der sie auch erreichen könnte. Gibt es überhaupt niemanden, einen Arzt, einen Pfarrer, einen Freund, irgendwen? Überhaupt nicht. Sie hat keine Kontakte, überhaupt gar nicht. Außerhalb der Familie. Familie, es ist eigentlich nur noch mein Bruder und meine Oma. Also so wie du es mir gerade... Die Oma kann das auch nicht bewerkstelligen? Nee. So wie du mir das jetzt beschrieben hast, ist da eine Frau, 52 sagst du, ist sie? Ja? Ja. Die eine schwere Immun- oder Autoimmunerkrankung hat, was immer es auch ist, wir wissen es nicht, die schwere seelische Probleme hat, wahrscheinlich an einer Depression zudem leidet und alkoholkrank ist. Ja. Also das ist ja desaströs. Ich weiß nicht, wie es rechtlich ist in einer solchen Situation, ob man eine Zwangseinweisung bewerkstelligen könnte. Das weiß ich nicht. Hast du dich damit irgendwie schlau gemacht? Das weiß ich nicht. Nein. Werden wir gleich im Hintergrund mal ein bisschen für dich forschen. Ja. Der Hausarzt. Ihr habt ja einen Hausarzt. Ja, sie. Hast du mit dem mal gesprochen? Also nee, nicht wirklich. Also warum nicht? Sie kommt vom Arzt, wenn sie beim Arzt war, sie kommt vom Arzt und sagt, ja, ach, mein Arzt, der findet das alles toll, so wie es ist, mir geht's doch gut. Ja, ich weiß aber, was es wirklich ist, weil wenn sie... Warum gehst du nicht zu dem Arzt und erzählst dem mal die Verhältnisse, so wie du sie mir gerade erzählt hast? Ja, das könnte ich machen. Das habe ich noch nicht mehr. Ja, vielleicht kommt von dessen Seite eine Idee, dass auch irgendwas in die Gänge kommt. Ich meine, du bist 20 Jahre alt und auch noch sehr jung. Für dich ist das ja auch eine Situation, die dich wahrscheinlich auch völlig überfordert. Du hast auch noch ein kleines Kind jetzt. Ja. Die Oma, ist das die Mutter von deiner Mutter? Ja. Wo wohnt die? Die wohnt ein paar Straßen weiter. Was sagt die denn zu der ganzen Sache? Ja, wenn man mit ihr spricht, fängt sie gleich an zu weinen, weil sie halt eben auch Angst hat. Sie weiß, sie ist halt eben nur mal alleine. Mein Opa lebt nicht mehr, sie hat keine Bekannten, gar nichts. Aha. Also die Oma kann mit der Situation auch nicht umgehen und fühlt sich da auch überfordert. Ja. Pass auf, Janine, wir machen uns jetzt mal im Hintergrund schlau, was wir dir da vielleicht an handfesten Tipps noch an die Hand geben können. Ja. Da bitte ich dich aufzulegen und wir werden uns gleich wieder bei dir melden und alles weitere im Hintergrund. Ja, ist okay. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke Tschüss. Dir. Tschüss. Und hier ist der Jens und Jens ist 22. Guten Morgen, Jens. Morgen, Domian. Hallo, Jens. Vor welchem Tag hast du Angst? Ich habe vor dem 21. Februar ein bisschen Angst, weil da habe ich eine Operation. Eine schwere Operation? Ja, schwer. Am Rücken halt, in der Wirbelsäule, deswegen. Um was geht's da? Das ist eine Begradigungsoperation, weil ich habe einen starken Rundrücken. Natürlich durch Platten, die werden halt die Wirbel versteift und dadurch wird halt begradigt der Rücken. Mhm. Welche Risiken birgt diese Operation? Das Gespräch hatte ich noch nicht, also das weiß ich noch gar nicht. Das weißt du noch gar nicht? Nee, aber das ist ja wegen der Narkose, können ja zum Beispiel Risiken und... Ja gut, aber du hast doch wahrscheinlich mit deinem Orthopäden darüber gesprochen und als diese Entscheidung gefallen ist für diese Operation, da muss man dir doch erklärt haben, welche Risiken diese Operation mit sich bringt. Naja, die Voruntersuchung hatte ich ja noch nicht, die eigentliche. Ja gut, aber die Entscheidung ist doch getroffen und du hast den OP-Termin schon. Ja, aber die haben mir ja nur gesagt, dass es eine 1%ige Chance ist, wegen eine Querschnittslähmung, dass ich die kriegen könnte. Also eine 1%ige Gefahr besteht? Genau. 99% kann man mit Hoffnung da hingucken? Ja. Habe ich es so richtig verstanden? Ja. Oder umgekehrt? Nee, ist richtig so. Mhm. Ich meine, wenn die sagen, 1% Gefahr besteht auf eine Querschnittslähmung, ist das natürlich ernst zu nehmen, würde jeder von uns auch Sorge haben. Aber es ist ja nur 1%. Wenn die jetzt gesagt hätten, naja, Risiko ist 50-50, dann wäre es natürlich dramatisch. Ja, ja, aber ich habe trotzdem ein bisschen Angst davor, weil Aber das wäre noch meine erste Operation und ja. Aber der Arzt, der das jetzt so in die Wege geleitet hat, das muss ja ein Orthopäde sein, gehe ich mal von aus. Ja. Bei dem warst du. Der meint, dass es nötig ist, das zu machen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und hat der dich denn vielleicht ein bisschen beruhigt, was so deine Ängste anbelangt? Ja, er sagte zu mir, da besteht zwar eine 1%ige Chance, aber die würden da schon aufpassen, dass da nichts passiert. Also. Ach so. Das ist natürlich ein cooler Spruch. Naja, wir passen schon auf, dass da nichts passiert. Ja. Hm. Aber wenn du das nicht machen würdest, was wäre dann? Dann würde ich halt im Alter, wenn eine Chance da, dass ich auch Magenbeschwerden und Lungenbeschwerden dadurch kriegen würde. Ach so. Weil ich immer so krumm sitze, weil die dann mehr belastet würden. Ja. Deswegen. Das heißt, es ist gut, wenn man das in relativ jungen Jahren macht, um Folgeschäden dann zu vermeiden. Ja. Ja. Also Jens, ich glaube, mit 1% Gefahr kann man ganz gut leben. Ich weiß gar nicht, wie groß die Gefahren sind bei Narkosen, was man da alles kriegen kann. Das wird sich auch in diesen Prozentsätzen vielleicht abspielen. Ja. Da das jetzt passieren muss und du dich ja auch entschieden hast, das zu machen, würde ich eigentlich gar nicht groß jetzt mal an die Risiken denken, sondern da optimistisch in die Operation reingehen, in der Hoffnung, dass das schon wirklich gut geht. Und wenn du mit dieser positiven Haltung daran gehst, glaube ich auch, dass dir es einfacher fällt, das Ganze zu verkraften und dann auch gut zu überstehen. Ja. Denn wenn du dich jetzt immer wieder reinsteigerst in diese 1% Gefahr, bist du ja Nervenbündel vor der Operation, was auch nicht gut ist für so eine OP. Ja. Ne? Was sie mir auch gesagt haben, dass das nicht mehr rückgängig zu machen wäre. Das heißt, wenn ich die einmal kriege, dann können die Platten und so weiter nicht mehr entfernen. Ja, also wenn es zur Querschnittslähmung kommen sollte, kann man das nicht wieder rückgängig machen. Nein. Dann ist das so. Hm. Ja. Das müssen die dir natürlich so klar sagen, das verstehe ich schon. Aber dennoch, stell dir immer diese Zahl 1% vor. Du hast 99% die Chance, richtig gut da rauszukommen. Und das ist gigantisch. 99% ist gigantisch. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel Prozent Gefahr sind, wenn du mit dem Auto von München nach Hamburg fährst, dass da was passiert. Weißt du? Ja. So muss man es auch sehen. Mhm. Das ganze Leben ist ja voller solcher Risiken, mal mehr, mal weniger. Geh da mal frischen Mutes ran. Ist das deine erste große Operation? Ja, meine erste überhaupt. Überhaupt, gut, dann hat man natürlich noch ein bisschen mehr Schiss. Und ja. Also ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass das gut geht, Jens. Ja. Mach dir mal nicht so im Kopf. 21.02., das ist bald und dann hast du es hinter dir. Ja? Ja. Also toi, toi, toi, wir drücken all die Daumen und wünschen gutes Gelingen. Dankeschön. Gerne. Tschüss, Jens. Ciao. Könnte ich vielleicht noch ein Autogramm haben? Gerne. Legst du auf. Wir melden uns nochmal wegen deiner Anschrift. Okay. Tschüss. Danke. Tschüss. So, Telefonnummer 0800 220 5050 für unser Thema. Ich habe Angst vor diesem Tag. Habt ihr vor einem besonderen Tag Angst? Wir hatten ja gerade schon ein paar Beispiele. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. 0800 220 50 50. Bärbel ist hier und die Bärbel ist 53. Hallo Bärbel. Hallo Domian. Hallo Bärbel. Noch bin ich nicht 53, deshalb habe ich Angst vor diesem Tag. Ich habe Angst vor dem 18.02. Da habe ich Geburtstag. Ja, also du bist jetzt 52? Ja. Und hast Angst vor deinem 53. Geburtstag? Ja, am 18.02., das ist ja nicht mehr lange hin. Ja, genau. Das ist nächste Woche Freitag. Genau. Ja. Weil vor einem Jahr am 18.02. ist mir was Schreckliches passiert. Erzähl. Ja, ich wollte nicht feiern und ich war bei meiner Mutter und mir ging's nicht so besonders. Ja, und die wollte dann Notarzt rufen und es ging mir immer schlechter. Ich bin dann mit Notarzt und Krankenwagen ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Mein Bruder wurde noch informiert und mein Lebensgefährte. Und dann wurde meiner Familie gesagt, es sehe sehr schlecht aus, ich wäre mehr tot wie lebendig. Was war denn passiert? Ich hatte ein Aneurysma im Kopf. Ja. So, und in diesem Krankenhaus konnte man mich nicht operieren, weil dort keine Neurochirurgie war. Mhm. Ich bin dann in ein anderes Krankenhaus gekommen. Was wieder viel Zeit wahrscheinlich gekostet hat, bis du dann mal da warst? Ja, das hab ich selbst hab das ja gar nicht mehr mitbekommen. Ja, ja, klar, aber ich meine, das ist ja mal schlimm, wenn man in solchem akuten Zustand von Klinik zu Klinik... Ja, aber ich glaube, das war schlimmer für meine Familie. Mhm. Weil meine Mutter wird im März 80 und wenn man der sagt, ihr Kind ist doch mehr tot wie lebendig, ich denke, das ist dann schon heftig oder für den Lebensgefährte oder für meinen Bruder. Genau. Und mein Bruder ist dann auch mitgefahren. Wir erklären nochmal kurz Aneurysma. Das ist ein Blutgefäß im Gehirn, was wie ein Fahrradschlauch zu dünn ist und geplatzt ist. Mhm. Und dann ist das ganze Blut in mein Gehirn gelaufen und vorne hatte ich eine ganz dicke Beule. Mhm. Das ist dann operiert worden, das ist abgesaugt worden und geklipst worden. Und ich habe dann einen Schlaganfall linksseitig dann noch bekommen. Nach dieser Operation? Ja, ich glaube, ich denke mal, ich habe furchtbar bei meiner Mutter gebrochen. Und durch diesen Würgereiz und diese Anstrengung ist das bestimmt geplatzt. Und ich denke, dass es da schon passiert ist, weil meine Mutter wollte mich dann zu sich ins Wohnzimmer auf die Couch legen, bis der Notarzt kam. Ich meinte jetzt, der Schlaganfall kam der nach der Gehirnoperation? Nein. Ich denke vorher, weil sie wollte mich, wie gesagt, ins Wohnzimmer auf die Couch so legen, bis der Notarzt kam. Und da konnte ich nicht mehr laufen. Da bin ich ihr schon weggesackt. Mhm. Und da hat sie mich dann bis auf die Couch geschliffen. So, dann hast du etwas sehr Heftiges erlebt voriges Jahr. Wie geht es dir denn heute? Heute geht's mir, Gott sei Dank, gut. Das war dann? Ich bin dann, wie gesagt, operiert worden bis nachts um 3 Uhr. Ja. Ich bin dann auf Intensiv gelandet, in künstliches Koma versetzt worden. Mhm. Bin dort 3 Wochen geblieben und bin dann in eine Reha-Klinik nach Essen-Kettwig gekommen. Konntest du am Anfang sprechen und dich bewegen? Ich konnte nicht sprechen, ich konnte nicht schlucken, ich konnte meine Nahrung gar nicht runterschlucken. Das ist ja toll. Ich habe Babynahrung bekommen, ja? Ich habe von zu Hause passierte Sachen bekommen, weil anderes war gar nicht mehr möglich. Mhm. Also umso erstaunlicher, großes Kompliment, du sprichst ja jetzt ganz fließend, ganz normal. Ich spreche ganz normal. Ja? Wenn ich mit meinen früheren Arbeitskollegen spreche, die erkennen da gar keinen Unterschied. Mhm. Kannst du dich auch wieder ganz normal bewegen? Ich kann mich bewegen. Ich bin, also damals saß ich noch im Rollstuhl bis August. Mhm. Und dann bin ich entlassen worden, da habe ich Tagesklinik gemacht. Ja. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann habe ich einen Rollator und einen Stock und mittlerweile... Hast du alles lernen müssen, ne? So von alles, ganz alles, unten an wieder. Alles, von Anfang an. Ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht laufen. Und du kannst heute auch wieder arbeiten gehen? Nein. Das geht nicht? Nein, nein, so weit ist es noch nicht. Wird das auch noch wieder kommen können? Ich soll jetzt noch eventuell in eine Reha und da gibt's leider, ja, wenn das stationär stattfinden würde, wäre das in Ordnung. Mhm. Aber die verlangen von mir, dass ich das ambulant mache und ich müsste mit dem Zug 2,5 Stunden fahren mit 3-mal umsteigen. Oh. Und das schaffe ich nicht mit Rollator. Jeden Tag? Ja, jeden Tag. Und das ist eine Zumutung. Also das würde ich nicht schaffen. Ach so, also, du hast den Rollator hast du heute auch noch. Den habe ich den noch. Hast du noch. Mhm. Und den Stock habe ich den noch. Den Stock hast du noch. Aber jeden Tag mache ich physikalische Therapie. Und jeden Tag Fortschritte? Jeden Tag. Ich bin jetzt schon auf dem Laufband. Ich bin auf dem Crosstrainer. Super. Ich bekomme zu meinem Geburtstag von meiner Familie einen Crosstrainer geschenkt. David, jetzt will ich dir mal was sagen zu deinem Geburtstag. Ja. Da brauchst du keine Angst vor zu haben. Du hast ja nochmal einen Geburtstag erlebt, nämlich Aber wie? Und eigentlich ist das ein Freudentag. Den kannst du als deinen ersten Geburtstag jetzt wieder feiern. Ja. Nächste Woche. Das ist ja eine ganz, ganz irre Geschichte. Du hättest ja tot sein können oder du hättest schwerstbehindert sein können. Oh ja. So, und du hast es geschafft. Ja. Man hat dir geholfen und du hast es durch deine Willenskraft auch geschafft, dir so auf die Beine zu kommen. Oh ja, mittlerweile kann ich, ich bin gestern mit meinem Lebensgefährte um die Talsperre bei uns gelaufen. Ja, hallo. Den Stock gegeben und habe gesagt, bleib an meiner Seite, aber ich versuche so weit zu laufen, ohne Stock, ohne Hilfsmittel, wie ich es schaffe. Super. Ich habe es geschafft. Ich habe hinterher geweint vor Freuden. Das glaube ich. Gestern bei dem schönen Wetter. Ja. Und welche Talsperre ist das? Wo wohnst du? In Remscheid. In Remscheid? Ja. Und die Talsperre heißt? Remscheider Talsperre. Achso, du hast Remscheider Talsperre. Ah ja. Mhm. Ja, das sind doch ganz tolle Erfolgsmeldungen. Ganz toll. Ich bin da jetzt erst drauf gekommen. Ich bin da, das kam mir jetzt erst wieder in den Sinn, als ich die Monika Lierhaus gesehen habe. Im Prinzip hat sie ja das Ähnliche dann erlebt wie genau du. Genau so. Ne? Ich bin anfangs genauso gegangen wie sie. Mhm. Ich habe anfangs genauso gesprochen und ja, wenn ich jetzt manchmal was erzählen will, dann fehlt mir das, dann fällt mir das Wort nicht ein oder so. Mhm. Das habe ich auch noch nach wie vor. Bist du denn jetzt auch so in permanenter Beobachtung, dass so etwas nicht wieder passiert? Ich bin bei Ärzten in Behandlung. Bei Neurologen wahrscheinlich dann? Ja. Ja, und wie gesagt, also eine Reha steht an, nur ich möchte, habe jetzt schriftlich einen Brief geschrieben und ärztlich auch. Dass du stationär machen möchtest. Dass ich das stationär machen möchte, dass mir das nicht, also das schaffe ich noch nicht, weil... Nee, das kann man also auch nicht zu... wenn ich das schaffen würde, dann brauche ich da keine Reha. Genau, dann brauchst du nicht mehr zur Reha zu fahren. Nein. Also Bärbel, nochmal Gratulation für dein tapferes Kämpfen. Ja, und ich kämpfe jeden Tag. Ja, und sagen wir einfach mal dem Schicksal, Dankeschön, dass man dir auch dann so schnell hat helfen können und dich gut operiert hat. Ja. Das ist ja auch also wichtig. Da danke ich auch allen Ärzten, aber was ich auch noch weitergeben will, jedem, dem das passiert und auch nicht nur in dieser Krankheit, vielleicht mit Krebs oder anderen Sachen, die auch schlimm sind. Mhm. Man muss an sich glauben, man muss jeden Tag kämpfen, wirklich kämpfen. Mhm. Und was einem am meisten hilft, wie gesagt, es sind gute Ärzte und die Liebe eben von der Familie, vom Partner. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Du hast ja gerade das erwähnt, du hast einen Partner oder einen, bist verheiratet? Ein Lebensgefährte. Hast du Kinder? Leider nicht. Ich würde gerne mal, du hast ja nun viele hinter dir jetzt und auch sehr viel Erfahrung. Ja. Du hast deinen Vorredner auch gehört, den Jens. Ja. Der am 21. eine Rückenoperation hat. Er hat Angst davor vor der Querschnittslähmung. Ja. Wobei die Gefahr nur auf 1% liegt. Ja, was würdest du ihm sagen? Also ich würde das auf jeden Fall machen, weil er ja gesagt hat, was sonst auf ihn zukommen könnte. Und was würdest du ihm so... Würde ich ihm auf jeden Fall raten. Ja, und was würdest du ihm so gegen seine Angst raten? Ja, die Vorteile, die er dann für sein weiteres Leben hat. Und genauso wie du es gemacht hast, kämpfen. Weil er ja ne? dann wieder normal leben kann. Wenn er das vielleicht jetzt nicht macht, dass es dann immer schlimmer wird und er sich gar nicht mehr bewegen kann. Genau. Und er dann wirklich in allem... irgendwo ja eingeschränkt ist. Genau. So, Bärbel, 18.02. wird unsere Bärbel 53. Ja. Und das ist ein ganz toller Tag und ich wünsche dir, dass das für dich wirklich ein schöner Tag wird, auf den du dich freuen solltest. Ja. Da kannst du mit deinen Lieben richtig anstoßen und sagen, ich habe es ja nicht gekonnt. Genau, dann dachte ich, ich habe es geschafft und ich bin auch da und ich bleibe auch noch verdammt lange da. Ne? Oh ja. Also liebe Bärbel. Ich kämpfe jeden Tag und es wird von Tag super. Zu Tag besser. Alles Gute von Herzen und dann einen schönen Geburtstag nächste Woche. Ja, und ich finde deine Sendung ganz toll, wollte ich mal sagen. Dankeschön, Bärbel, sehr lieb, dass du sagst. Auf Wiederhören und alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. So, wir machen weiter mit Alexandra. Die ist 62. Guten Morgen, Alexandra. Guten Morgen, Domian. Hallo, Alexandra. Ich bin dankbar, dass ich durchkommen konnte heute. Ich freue mich, dass du da bist. Dankeschön. Zu diesem Thema. Ich habe Angst vor diesem Tag. Vor welchem Tag? Ich wollte schon vor 2 Wochen anrufen, kam ich nicht durch. Der eine schlimme Tag ist schon passiert, und zwar, dass mein Lebensgefährte morgen in ein Pflegeheim kommen muss. Dazu wollte ich dich vor 2 Wochen gerne sprechen, ob ich das verantworten kann oder nicht. Wiederum kann ich ihn nicht pflegen. Also es steht jetzt fest, dass er ins Pflegeheim kommt morgen. Morgen. Morgen. Ja. Und man hat mir vor 2 Wochen gesagt, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Mhm. Was hat er für eine Erkrankung? Er hat seit 2001 Prostatakrebs. Mhm. Mhm. Was bis Ende letzten Jahres sehr gut gelaufen ist durch eine wunderbare Therapie, die er in Köln verordnet bekommen hat von Professor Heidenreich. Das war eine Studie. Mhm. Aber das muss jetzt so explosionsartig hochgegangen sein. Er hat jetzt einen PSA-Wert. Das ist der Krebswert im Blut von 2000. Oh. Und vorher hatte er noch nicht mal 1,0. Mhm. Also es ist wirklich explosionsartig. Mhm. Und das ganz Schlimme ist, wir können da nicht drüber sprechen. Und ich weiß nicht, bald nicht mehr, wie ich ihm begegnen soll. Wie steht er denn dazu, dass er morgen in ein Pflegeheim kommt? Er weiß, dadurch, dass ich körperbehindert bin. Ach, du bist körperbehindert. Ja, das ich habe Angst, das zu sagen, weil ich Angst habe, erkannt zu werden. Aber ich sag's, ich bin in Köln einarmig geboren worden. Ja. Durch eine Abschnürung im Mutterleib seinerzeit, was mir gar nichts ausmacht. Mhm. Aber ich habe keine Kraft in meinem rechten Arm mehr, mhm. weil er schon vor 3 Jahren in Köln ist er überfahren worden auf dem Zebrastreifen in Lindenthal und liegen gelassen worden. Ach, das ist auch noch passiert? Stand auch im Express damals, großer Artikel. Das heißt, da, zu der Prostatakrebserkrankung gab es auch noch einen schweren Unfall? Ja. Und der hat uns die letzten 3 Jahre, es ist jetzt im April 3 Jahre her, hat ihn ans Bett gefesselt und Krankenhäuser und mehrere Operationen und Keime im Bein und alles, was du dir vorstellen kannst. Ach so, es gibt also noch Folgeerscheinungen von dem Unfall und es gibt die Krebserkrankung. Ja, und durch diesen Unfall hatten wir die letzten 3 Jahre absolut keine Lebensqualität mehr. Liegt er ganz fest im Bett und kann nicht aufstehen? Die Ärzte haben gesagt, wenn sie jetzt aufstehen, dann fallen sie gleich zusammen. Und du hast das bisher alleine geleistet? Ja. Ihn zu pflegen, du musst ihn waschen, du musst ihm helfen zur Toilette, den Schieber drunter zu helfen, du musst alles machen. Er hat einen Toilettenstuhl gehabt. Naja, aber du musst ihn waschen, du musst das Bett beziehen, du musst alles machen. Das haben wir hingekriegt, aber jetzt kann ich nicht mehr, weil er kann seine Beine noch nicht mal mehr alleine um 1 Zentimeter von rechts nach links bewegen und sagt zu mir, gib mir meine Diclofenac, die pfeife ich ein und dann laufe ich hier raus. Das ist eine Schmerztablette, ne? Das ist eine ganz einfache Schmerztablette. Mhm. Nochmal die Frage, Alexander. Ja. Er kommt morgen in ein Pflegeheim. Ja. Wie steht er dazu? Er sieht ein, aufgrund meiner körperlichen Unzulänglichkeit, dass es nicht anders geht. Mhm. Aber heute war ich morgens im Krankenhaus, er war so gelb wie der gelbeste Chinese. Ach, er liegt im Moment im Krankenhaus? Ja, er sollte schon heute aus dem Krankenhaus entlassen werden, aber weil die Blutwerte so schlecht waren. Und kommt jetzt von morgen vom Krankenhaus ins Pflegeheim? Ja. Verstehe. Und was hat er heute gesagt im Krankenhaus? Ja, und dann hat er also nochmal heute 3 Bluttransfusionen bekommen. In den ganzen 2 Wochen hat er mindestens 8 bekommen. So, und dann bin ich heute Abend nochmal hin, da war er wieder an diesem Bluttropf. Und da habe ich gesagt, ich meine das ja nur gut. Ich sag, wenn du dann in dem Pflegeheim morgen bist, ich sag, ich stehe dann an der Tür, nimm dich in Empfang. Und dann kann ich dir auch den großen Fernseher aus dem Schlafzimmer bringen. Mhm. Ja, willst du mich loswerden? Dann komme ich ja nie wieder nach Hause. Was soll das denn? Mhm. Und da habe ich mich wieder so furchtbar erschrocken. Er nimmt das überhaupt nicht an, wie schwer krank. Er weiß auch nicht, dass er nicht mehr lange leben wird? Das weiß er nicht. Das weiß er nicht. Und er akzeptiert auch diese schwere Krankheit jetzt nicht. Er denkt immer nur, er hat eine Blasenverkühlung und wenn das vorbei ist, ist wieder alles okay. Fragt er denn selbst nicht bei den Ärzten, wie steht's um mich? Also, der Arzt hat ihm vor 2 Wochen, weil ich so gerne wollte, das habe ich bei dir kennengelernt, eine Patientenverfügung, ne? Mhm. Und da habe ich zum Arzt gesagt, kann ich jetzt mit ihm darüber reden? Ja, wir haben ihn aufgeklärt. Ich gehe rein, nichts, gar nichts. Er zeigt einen Vogel und sagt, die Ärzte spinnen und musst du gar nicht glauben, Schnucki. Und das ist alles Quatsch, die spinnen hier alle. Und dann mochte ich gar nicht weitersprechen. Das heißt, er hat mit den Ärzten darüber gesprochen, über eine Patientenverfügung. Und endlich, die wollten das und er hat das nicht an sich rangelassen. Ach so. Und als ich das dann wollte, weil die Ärzte mir erklärt haben, er wäre jetzt aufgeklärt, hat er das abgewehrt. Das heißt im Klartext, es gibt keine Patientenverfügung. Nee. Aber er ist doch geistig klar total schon. Total da. Wie lange seid ihr zusammen? 14 Jahre. Das heißt, du kennst ihn sehr gut. Ja. Wie erklärst du, dass er so komplett alles von sich wegschiebt? Das erkläre ich mir nur durch seinen wahnsinnigen Lebenswillen. Mhm. Er ist ein wahnsinnig lebensfroher Mensch. Er hat Schlagzeug gespielt. Er spielt jedes Wochenende mit meinem Sohn bis zum Dezember, was wir auch nicht richtig eingeordnet haben. Da sagt er, die Gitarre tut mir auf dem Bein weh und der Gurt. Das hat er in 14 Jahren nie gesagt und wir haben das immer auf eine Erkältung geschoben. Das war aber schon die Krebserkrankung. Genau. Mhm. Ohne, ne? Das ist es. Und der ist so optimistisch und so. Du hast ja dann offensichtlich intensiv mit den behandelnden Ärzten gesprochen. Ja, das habe ich dumm. Ich meine, Ärzte sagen es nicht gerne ganz konkret, aber so ganz, so grob. Ja, ich habe die festgenagelt. Wie ist die Perspektive? Wie viele Monate noch? Oder? Einige Wochen. Ich habe die daraufhin festgenagelt, auch unter Tränen und sehr, sehr aggressiver Stimme meinerseits. Ich sage so, kommen Sie mir nicht davon. Ich sage, mein Vati ist seinerzeit auch, ich bin Kölnerin von Geburt, in Köln gestorben. Fernab der Heimat, ich war 12, meine Schwester 13, meine Mutti 43, an Lungenkrebs. Jetzt ist meine Schwester seit 2 Jahren an Lungenkrebs erkrankt, hat auch schon halb weg. Mein Schwager, ihr Mann, hat Dickdarmkrebs. Ich bin nur, und da habe ich den ersten gesagt, das ertrage ich nicht. Ich möchte wenigstens wissen, auf was ich mich einlasse. Haben sie es gesagt. Ich merke, dass du auch völlig fertig bist mit den Nerven. Ich habe Nervenfieber, ich höre das Blut in meinen Ohren rauschen. Das ist meine große Liebe und er lebt so furchtbar gerne. Was soll ich denn machen? Und er guckt mir immer in die Augen. Und einmal habe ich gewagt, was ist denn? Ich glaube, Alexander, so wie du es gerade geschildert hast, dass du schon sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel für deinen Mann, deinen Freund getan hast. Was denn? Ich bin ja nur zu Besuch da. Ich glaube, du hast so viel getan, was in deiner Kraft stand. Und das, was du jetzt tun kannst... Ja, bitte, das möchte ich hören. ...ist, glaube ich, und ich bin sicher, dass du das auch tun wirst, dass du in diesen letzten Wochen ihm so fest zur Seite noch stehst, wie es irgend möglich ist. Ja, guck mal, du machen. Er möchte aber eigentlich von mir aufgeheitert werden. Das möchte er, das merke ich schon. Aber ich bin so, in Anführungszeichen, eingeschüchtert von dem Ganzen. Ich sitze manchmal eine Stunde bei ihm und sag gar nicht. Hast du denn jemanden, mit dem du außerhalb des Krankenzimmers auch mal sprechen kannst, dass du dein Herz ausschütten kannst? Weniger. Ich habe zwar einen Sohn und er begleitet mich auch fast jedes Mal, aber mein Sohn ist so andersgläubig und er hat auch keine Angst vor dem Tod. Und bist du Christin? Ja. Ja. Aber dann kannst du ja auch in deinem Glauben viel, viel Kraft holen und Hoffnung schöpfen. Ja. Du kannst beten. Ja, das tue ich auch. Ich möchte so gerne mal irgendwie mit ihm darüber sprechen. Ich kann das gut verstehen. Andererseits muss man natürlich auch das Verhalten des Schwerstkranken respektieren. Wenn er es nicht möchte, darf man ihm auch dieses Gespräch nicht aufdrängen. Ja, könnte ich auch nie. Dann möchte er ohne ein Gespräch in den Tod gehen und das muss man dann auch akzeptieren. Siehst du, Domian, genau das ist auch meine ganz große Angst, ja? Und wenn er nun plötzlich stirbt und ich bin nicht bei ihm und wir haben nie ein Wort gesprochen. Dann ist es in dem Sinne auch nicht schlimm, weil er es nicht wollte. Aha. Bin ich ganz sicher. Weil er weiß, dass du sprechen würdest, wenn er nur mit dem Finger schnippen würde. Richtig. So, das weiß er. Wenn er das aber nicht will, dann musst du es akzeptieren und dann ist es sein Wunsch und den respektiert man dann auch. Meinst du auch, soll ich diese Haltung beibehalten? Ja, finde ich schon. Finde ich ja. Finde ich ja. Ja, ich kann auch kein Gespräch aufzwingen. Meinst du, es gibt wirklich Menschen, die auch dann in Ruhe mal gehen können, wenn sie nicht sprechen? Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das glaube ich mit großer Sicherheit, weiß ich das. Glaube ich das und Ja, ich glaube es. Ja, er hat wahnsinnige Angst. Als man ihn hier abgeholt hat mit einem Notarzt vor 2 Wochen, da konnte der normale Sanitätsdienst nicht abholen. Da mussten wir die Feuerwehr rufen, weil die besondere Lagerung haben, weil der Arzt geschrieben hat, vielleicht bricht das Becken beim Transport. Und da hat er sich, also hörte, Feuerwehr kommt auch noch und es wird gefährlich, hat er sich die Decke bis über die Ohren gezogen und hat gesagt, oh, jetzt muss ich so viel Schmerzen aushalten. Alexandra, du wirst die nächsten Tage und Wochen viel bei ihm sein. Ja, jeden Tag. Und vielleicht ändert er seine Meinung ja noch und wird doch nochmal sprechen und dann bist du da. Mhm. Und wenn er nicht sprechen möchte, dann ist es so sein Wille. Mhm. Ist aber auch schlimm, ne? Ja. Domian, was soll ich noch machen? Ich habe Angst davor, dass ich, wenn es passiert, bei ihm bin. Mhm. Ich habe wirklich Angst davor. Und ich habe genauso, vielleicht noch mehr Angst davor, dass ich nicht bei ihm bin, wenn das passiert, dass er alleine ist. Ich will dir zu beiden Sachen was sagen. Bitte. Wenn du dabei bist, glaube ich, ist es eine gute Fügung, dass du dabei bist und du wirst im Nachhinein sagen, gut, dass ich ihn begleitet habe bis zum Schluss. Möchte ich eigentlich. Mhm. So, wenn es aber eine Konstellation gibt, dass er stirbt, ohne dass du da bist, so ist es auch richtig. Ja. Viele Menschen, ich finde das so traurig, viele Menschen gehen genau in dem Moment, wo die Angehörigen nicht da sind. Mhm. Vielleicht ist es einfacher zu sterben, wenn man alleine ist. Ich weiß es nicht, aber viele in der Sterbeforschung, viele sagen das. Oh, das würde ich mir auch, Vorwürfe kann ich mir ja nicht machen, wenn das so sein sollte, aber ich habe wirklich furchtbare Angst, in das, was ich alleine fühlt. Alexandra, jetzt möchte ich dieses Gespräch auf dem Sender abbrechen. Ja. Wir werden dich gleich nochmal anrufen aus dem Hintergrund. Mhm. Ich finde, dass du sehr viel für deinen Freund und deinen Mann, ihr seid ja verheiratet. Nicht verheiratet, aber wir sagen Mann und Frau. Okay, dass du so viel gemacht hast und ich bin ganz hundertprozentig sicher, dass du auch bis zum Schluss alles richtig machen wirst. Ich wünsche dir Kraft und alles Gute dafür. Ich hoffe das. Und Domian, bitte noch ein Wort. Ich habe bei deinen Sendungen viel zugehört und habe bei deinen Sendungen gelernt, dass es Palliativmediziner gibt, die auch ambulant kommen. Das freut mich sehr. Das ist auch ein großes Anliegen von mir, das publik zu machen. Ja. Das wollte ich sagen. Mach das bitte, denn ich habe da mich heute drum gekümmert. Ja. Und die Dame sagte auch, ich bin die Erste, die von alleine gekommen ist. Sonst muss man immer die Leute aufmerksam machen. Sehr gut. Da habe ich ihr erzählt, mach das bitte, wenn wieder irgendjemand sowas hat, weil das scheint sehr gut zu sein. Ja. Liebe Alexandra, jetzt legst du bitte auf. Wir rufen dich wieder an und ich wünsche dir sehr, sehr, sehr viel Kraft und alles Gute. Ich danke dir, Domian. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Hier ist Ben. Ben ist 30. Hallo, Ben. Ja, hallo, Jürgen. Hallo, Ben. Und was geht's bei dir? Welchen Tag fürchtest du? Den 25. Februar. Und zwar steht mir auch eine Operation bevor. Und zwar, ich habe eine sogenannte Tiefenhirnstimulation. Eine was? Eine Tiefen? Eine Tiefenhirnstimulation. Tiefenhirnstimulation, was ist das? Genau, das sind 2 Elektroden, die im Gehirn implantiert sind. Und zwar habe ich eine Gehirnerkrankung und die äußert... Hallo? Hallo? Jetzt ist der Ben weg. Ach, das tut mir leid. Dann gehen wir zu Maria. Und Maria ist 72. Guten Morgen, Maria. Ja, guten Morgen. Maria, Domian. Vor welchem Tag hast du Angst? Ja, jetzt komme ich mit einer Sache. Alles Schicksale haben mich da auch wieder heute mitgenommen. Mhm. Das nur nebenbei. Ich habe Angst vor dem Tag, der jetzt bald kommt, wo ich meine 16-jährige blinde, taube Hündin einschläfern lassen muss. Mhm. Und weißt du, Domian, das ist so grausam für mich. Ich habe das schon deinen Kollegen erzählt. Mhm. Weil dieses Tier dich so lange begleitet hat. Ja, und mich vor einer Dummheit bewahrt hat, als mein Mann vor 5 Jahren starb. Meine ganz große Liebe nach 42 Jahren. Vor welcher Dummheit hat der Hund dich bewahrt? Ich wollte mir das Leben nehmen, als er verstarb. Aus Verzweiflung und Trauer. Ja, und durch dieses Tier, weil mein Mann gesagt hat, ich weiß, du kümmerst dich gut um Niki und so. Ja, das wollte ich nur sagen, die haben wir mal genommen, der ist es nicht gut gegangen mit dem Dreivierteljahr. Ja. Und jetzt kämpfe ich um dieses Tier. Also nochmal darauf zurückzukommen, dann hast du damals gesagt, nein, ich kann mir nicht das Leben nehmen, ich muss mich ja um das Tier kümmern. Ja, denn ein Mensch kann sich alleine, mein Sohn kann sich ja alleine. Ja, ja. Dann du verstehst, was ich meine. Ich verstehe mich jetzt nicht falsch. Nein, ich verstehe. Aber ein Tier ist ja von einem abhängig. Mhm. Und sie hat, es atmet auch was, wenn man alleine ist. Ja, genau. Ja, und das hat mich jetzt neulich so berührt, als dieser Mann seine 10-jährige Schäferhündin, weil er eine Frau hatte, selbst töten wollte. Das hat mich so erschreckt. Das war hier in der Sendung ein Fall, genau. Ja, und ich sehe dich ja schon seit deinem zweiten Tag, manchmal mit deinem Mann zusammen, wo du angefangen hast. Ja. So, das ist nur nebenbei. Und jetzt habe ich so eine Angst. Ich kämpfe, ich habe so eine Angst, das kann morgen sein. Also das Tier ist sehr schwer krank. Sehr, sehr schwer krank. Das heißt, aber sie hat so viel Kraft. Jetzt hatte sie so viel abgenommen. Die wiegt jetzt 5 Kilo nur noch. Hm. Und jetzt habe ich wieder ein paar 100 Gramm draufgekriegt. Mhm. Und der Hund hat so einen Lebenswillen, ist eine Hündin. Mhm. Und ich kämpfe, sagten die auch beim Tierarzt. Aber die wollen mir sagen, wenn es soweit ist. Mhm. Das habe ich mit denen ausgemacht. Also der Tierarzt sagt ja klar, also mehr kann man dem Tier nicht zumuten. Ja, wenn es soweit ist. Und das kann morgen sein, das kann immer sein, weil sie auch nur noch 20% Nierentätigkeit hat. Mhm. Und ein Mensch würde an die Dialyse kommen, haben sie mir gesagt. Und ich kämpfe und ich gebe das ganze Geld, weil das Tier hat mir so viel, uns so viel Freude gemacht. Das ist ein kleiner Pudel, Pudelhündin. Das Einzige, was sie nicht durfte, ins Bett und Couch. Mhm. Aber ansonsten hat sie den Himmel auf Erden hier bei mir gehabt. Dann hast du diesem Tier ja ein traumhaftes Tierleben gegeben. Ja, das sage ich jetzt, das habe ich bei einem anderen, ich hatte schon 2 Hündinnen, vorher auch gemacht, aber diese Hündin hat mich, ich kann dir das gar nicht sagen, sie saß vor dem Bett, wo mein Mann geschlafen hat, guckte hoch und ich musste dann aber mit ihr raus und alles, das ist ja ganz klar, ne? Mhm. Aber es hat mich so erschüttert, dieser Mensch neulich, der seine Hündin selber töten will, weil kein Tierarzt machen will. Mhm. Ja, fand ich auch so. Und das fand ich sowas von gemein. Aber, ich meine, du hast ja alles richtig gemacht. Ich habe alles richtig gemacht, das also, sagt der Tierarzt auch. Das finde ich immer so, auch in den traurigsten Lebenssituationen, wenn man sich sagen kann, ich habe alles richtig gemacht. Doch, das habe ich. Dann muss man das auch alles so akzeptieren, wie jetzt das Leben sich weiterentwickelt. Alle Arbeit, ich lege jeden Tag, lege ich mit Plastik alles aus, weil sie nicht mehr stubenrein ist. Das Tier kann nichts dazu, das kann sie nähren. Und mache alles für das Tier. Aber irgendwann kommt jetzt dann musst du, in absehbarer Zeit. Dann muss es geschehen. Hast du denn schon einen Plan, was dann danach passiert? Ja, ich sag dir ganz ehrlich, weil ich nicht weiß, ob ich mal nach Hannover komme oder so zu meinem Sohn hin. Ich muss sie da lassen. Aber die Seele ist ja dann raus. Die ist raus, genau. Es ist auch besser, wenn man dem Tier in Lebzeiten was Gutes tut. Absolut. Wird natürlich mir auch vorgehalten, aber ich bin keine Grabgängerin. Nein, das ist ja auch... Verstehst du, was ich meine? Ich finde auch, es kommt darauf an, dass man jetzt zu Lebzeiten sowohl Tier als auch Mensch richtig und gut behandelt. Und auf die Grabpflege kommt es gar nicht so sehr an. Nein, aber wenn du die jetzt laufen sehen würdest draußen, sie ist ja die Jupi, die heißt das, in weiblich, ja? Wenn sie laufen siehst, dann denkst du, die ist erst 6. Mhm. Du willst dann, habe ich das richtig verstanden, dann zu deinem Sohn ziehen danach? Eventuell mal, ja. Mhm. Ich bin ja jetzt in dem Alter. Ja, aber das ist ja dann auch, finde ich auch schön, dann einen neuen Plan und ein neues Ziel zu haben. Ja, aber noch nicht bald, wie gesagt. Also, solange ich noch, aber es lebt hier was bei mir. Mhm. Es atmet was. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Doch, das verstehe ich gut. Ja? Ja. Ja, du verstehst ja vieles. Muss ich dir, du verstehst mich, ich bin erkältet, ja? Ich verstehe dich wunderbar. Ja. Dann mach, liebe Maria, dann mach dem Tier, aber da habe ich auch gar keine Sorge, dass du es nicht machst, mach dem Tier die letzten Tage noch so schön wie möglich. Ich mache es. Und dann hast du. Jetzt ist Schluss, ja. Und dann hast du deinen Dienst an diesem Tier geleistet, optimal geleistet. Du hast alles richtig gemacht. Jetzt ist mein Computer weggebrochen. Naja, liebe Maria, falls du mich noch hörst, wünsche dir alles, alles Gute und dass du dann, wenn es soweit ist, auch diesen Tag dann gut überstehst. So, das war's für heute, unser Thema. Ich habe Angst vor diesem Tag. In der Technik war Moritz Güldenring und wir sehen und hören uns wieder morgen. dann wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet und ihr könnt mailen domian@wdr.de. Gute Nacht, bis morgen, tschüss.